Radio Bremen 2, Geist und Zeit. Hören Sie heute Lob des Eigennutzes, Überlegungen von Manfred Linz. Ein Erlebnis, das ich in diesem Frühjahr hatte, kann uns gut in das Thema einführen. Auf dem Bahnhofplatz der Stadt Soest, in den hohen Bäumen, die dort stehen, baute ein Schwarm Krähen seine Nester. Es herrschte, so schien es, ein großes Durcheinander. Die Vögel flogen nicht nur von der Baumgruppe fort und mit gefülltem Schnabel wieder zu ihr hin, sie waren offenbar auch von einem Baum zum anderen und von einem Nest zum anderen unterwegs. Was das bedeutete, erfuhr ich etwas später aus dem Buch der beiden Tierverhaltensforscher Wolfgang Wickler und Uta Seibt, das Prinzip Eigennutz. Krähen, so berichten sie, bestehlen einander beim Nestbau. Während die eine unterwegs ist, um neues Material von Ferne zu holen, zupfen andere schon in das Nest eingebaute Zweige wieder heraus und fügen sie ihrem eigenen Nest ein. An markierten Zweigen ließ sich feststellen, dass diese einen umständlichen Weg durch die Kolonie machten. Ohne diese Diebstähle, so schreiben die Verfasser, wäre das Nestbauen viel weniger zeitraubend. Aber eine Krähe, die das Stehlen unterließe und nur neue Zweige herbeitrüge, würde von der ganzen Kolonie ausgebeutet. Wenn wiederum alle nur Zweige stehlen und keine heranschaffen, kann kein Nest fertig werden. Also holen alle und stehlen alle Zweige, auch wenn dadurch der Nestbau erheblich verzögert wird. Man sieht, mit dem Eigennutz ist es nicht so einfach. Er kann sich selbst durchaus im Wege stehen. Erstes Kapitel: Der vergessene Eigennutz. Es gibt einen wichtigen Grund, sich dem Thema Eigennutz, das so alt ist wie das Leben selbst, neu zuzuwenden. Dieser Grund ist der prekäre Zustand unserer Erde am Ende dieses 20. Jahrhunderts nach Christus. Ich will nur mit wenigen Sätzen an das erinnern, was besorgte Zeitgenossen uns beinahe täglich mit Worten und Bildern zutragen. Die Menschheit, so erklären sie uns, hat ihre Grenzen überschritten. Vor allem wir in den Industrienationen sägen den Ast ab, auf dem wir sitzen. Wir vergiften Luft, Wasser und Erde, von denen wir doch leben. Wir dulden und wir schaffen eine wachsende Kluft zwischen Armen und Reichen. Sie macht Frieden unmöglich und begünstigt soziale Unruhen und Kriege, die immer bedrohlicher werden. Fast immer enden solche Schilderungen mit einem Aufruf. Wir müssen uns ändern, schnell und gründlich. Wir sollen die Natur schonen, mit größerer Voraussicht wirtschaften, unsere Ansprüche begrenzen, für die ganze Menschheit denken, einschließlich der nach uns Lebenden. Wir sollen bereit sein, mit Fremden zusammenzuleben. Wir sollen eine Kultur entwickeln, in der materielle Werte nicht mehr den obersten Rang einnehmen. Und das alles muss, so heißt es, sehr bald geschehen, weil sonst unwiderrufliche Schäden eintreten. Vor 20, noch vor 10 Jahren kam es darauf an, überhaupt eine Einsicht zu wecken in den bedrohten Zustand unserer Erde. Das ist gelungen. Aber es hat unsere Situation nicht merklich verbessert. Denn nun meldet sich die bohrende Frage: Wird es denn überhaupt gehen? Wo sind die Antriebe, wo die inneren Kräfte, stark genug, so große Veränderungen zu tragen? Wer sich auf die Suche nach solchen Aufbruchenergien macht, wird zunächst an altbekannte Autoritäten verwiesen. Sie heißen Verantwortung, Ethik, Moral. Solchen Gedanken ist viel Zustimmung sicher. Nur sagt das noch wenig über ihre Wirksamkeit. Die Lebenserfahrung ermutigt uns nicht, von Ethik und Moral die große Wende im Verhalten der Menschen zu erwarten. Es darf schon die tiefe, wenngleich unvollständige Wahrheit in den Sinn, die Bertolt Brecht in der Drei-Groschen-Oper dem Bettlerkönig Jonathan Peacham in den Mund legt. Mit der Bibel in den Händen verkündet er seiner Familie: Ein guter Mensch sein, ja, wer wär's nicht gern. Doch leider sind auf diesem Sterne eben die Mittel kärglich und die Menschen roh. Wer möchte nicht in Fried und Eintracht leben? Doch die Verhältnisse, sie sind nicht so. Das Prinzip Verantwortung ist gewiss unentbehrlich. Aber allein ist es zu schwach, um die große Mehrzahl der Menschen zu dem zu bewegen, was in den nächsten Jahrzehnten geschehen muss. Zweites Kapitel: Der missdeutete Eigennutz. Der mächtige Gegenspieler von Verantwortung und Moral, der diesen die Kraft nimmt, ist schnell entdeckt. Es ist der Eigennutz. Er hat keinen guten Leumund bei den Ethikern und das nicht ohne Grund. Denn der Eigennutz ist ein Januskopf, dessen beide voneinander abgewandte Gesichter höchst ungleiche Züge haben. Das eine Gesicht ist der Eigennutz auf Kosten anderer. Wir kennen ihn unter den Namen Habgier, Ausbeutung, Übervorteilung, Täuschung. Wer erinnert sich nicht an die Strandräuber von Cornwall, die die Schiffe mit Laternen auf die Felsen lockten und dann die aus den Wracks ausgeschwemmten Ladungen plünderten? Das Beispiel ist so schön weit weg und eignet sich darum für Entrüstung. Aber natürlich ist der Eigennutz auf Kosten anderer allgegenwärtig. Von der Hackordnung in der Familie über den Steuerbetrug, das Doping im Sport, über Bestechung und Bestechlichkeit bis zu den Großformen der Unterwerfung und Ausrottung ganzer Völker. Diesem abstoßenden Gesicht verdankt der Eigennutz seinen schlechten Ruf. Und so kommt es, dass der Eigennutz vor allem als Selbstsucht, als Egoismus benannt wird und als die Wurzel allen Übels verdammt wird. Vor allem das Christentum hat den Eigennutz lange Zeit nur als Laster gesehen und ihm die Nächstenliebe als Tugend entgegengesetzt. Johannes Calvin, einer der Reformatoren, hat den Christen nahegelegt, der lebe am besten und am heiligsten, der am wenigsten nach sich selber trachtet. Das hat sich festgesetzt. Die Überwindung des Eigennutzes wurde zur Aufgabe des christlichen Lebens. Selbstlosigkeit, ja Selbstverleugnung wurden zu christlichen Tugenden, ganz im Gegensatz zu dem Gebot der Bibel, auf das sich diese Haltung beruft. Denn das Gebot »Liebe deine Nächsten wie dich selbst« verbindet ja gerade Nächstenliebe und Selbstliebe. Sie misst die Liebe zum Andern an der Liebe zu sich selbst. Bei Erich Fromm habe ich dazu einen schönen Gedanken gefunden. Wenn es eine Tugend ist, meinen Nächsten als menschliches Wesen zu lieben, muss es auch eine Tugend und nicht ein Laster sein, mich selbst zu lieben, da ich ja ein menschliches Wesen bin. Selbstsucht, so sagt Erich Fromm, ist das genaue Gegenteil von Selbstliebe. Selbstsucht entsteht nicht, wenn ich mich zu viel liebe, sondern zu wenig. Wer sich selbst nicht annehmen kann, muss dauernd um sich kreisen und versuchen, das ersehnte Glück dem Leben zu entreißen. Inzwischen weiß das die christliche Theologie und lernt unterscheiden zwischen dem nackten Egoismus und dem ebenso berechtigten wie notwendigen Eigennutz. Drittes Kapitel: Der unentbehrliche Eigennutz. Wenn Verantwortung und Moral allein zu schwach sind, um uns zur Fürsorge für unsere Welt zu bewegen, lassen sie sich möglicherweise mit dem Eigennutz verbinden? Anders gefragt: Gibt es einen zukunftsfähigen Eigennutz? Wie könnte er aussehen? Die Biologie erklärt uns den Eigennutz als das tragende Prinzip der Evolution, also der Entwicklung und Entfaltung des Lebens auf der Erde, als den Grundantrieb im Verhalten aller Lebewesen. Leben ist auf seine Selbsterhaltung bedacht. Das heißt, es will sich in die nächste Generation fortpflanzen und es will sich ausbreiten. Der Mechanismus der Evolution begünstigt die Lebewesen, die zum Überleben am besten geeignet sind. Dieser Eigennutz des Überlebens, so sagt heute die Evolutionsforschung, richtet sich nicht auf die Erhaltung der Art, wie etwa Konrad Lorenz angenommen hat, Die berühmte Graugans etwa kümmert sich nicht um die Erhaltung der Gattung Graugänse. Die Gene dieser einen Graugans wollen ihren Fortbestand sichern. Die jeweiligen Gene eines Lebewesens also wollen sich erhalten und ausbreiten und treiben damit den Prozess des Lebens an. In unserem Zusammenhang sind zwei Eigenschaften dieses Prozesses interessant. Erstens, von Anfang an gibt es in der Evolution den Eigennutz auf Kosten der anderen, und zwar auch auf Kosten der eigenen Artgenossen. Das geschieht immer dann, wenn konkurrierender Eigennutz den höheren Vorteil verspricht. Soziales Verhalten bei Tieren kann ein angeborener Instinkt sein. Es kann aber auch, etwa unter Affen, durch Erfahrung vermittelt sein. Diese Fähigkeit zur Kooperation wird wechselseitiger Altruismus genannt. Er entsteht, wenn Lebewesen aufeinander angewiesen sind und wenn sie sich darauf verlassen können, dass ihr Verhalten auf gleiche Weise erwidert wird. Der wechselseitige Altruismus funktioniert also nach der Maxime: Kratz mir meinen Rücken, dann kratz ich dir deinen. Freilich, dieses kooperierende Verhalten ist an das Vorhandensein einer genügend großen Zahl gleicher Gene gebunden. Es findet also nur unter nahen Verwandten statt. Denn das Motiv des Füreinandereintretens ist das Überleben der eigenen Gene. Je näher die Verwandtschaft, je mehr gleiche Gene also, desto sozialer ist das Verhalten. Und wo die Verwandtschaft aufhört, hört auch die Kooperation auf. Eine zweite Eigenschaft des Evolutionsprozesses ist für unser Thema ebenso wichtig. In der Durchsetzung ihres Eigennutzes fehlt den Genen die Voraussicht. Das war ja schon am Nestbau der Krähen erkennbar. Die Evolution ist blind gegenüber der Zukunft, sagt Richard Dawkins, der ein einflussreiches Buch zu unserem Thema geschrieben hat mit dem Titel »Das egoistische Gen«. Die Gene können nur berücksichtigen, was für sie selbst und für ihr unmittelbares Überleben gut ist. Spätfolgen ihres Tuns, die sich erst nach einigen Generationen zeigen, können sie nicht bedenken. Über das Verhalten der Tiere und der in ihnen wirkenden Gene macht die Evolutionsbiologie eindeutige Aussagen. Sobald sich dieselbe Wissenschaft dem Menschen zuwendet, gerät sie ins Schwimmen. Was von den Gesetzen, die im Tierverhalten erkennbar sind, gilt auch für den Menschen? So viel ist sicher. Von der Mitgift, die er aus der vormenschlichen Evolution mitgebracht hat, ist er stark geprägt. Aber wie stark? Seine Instinkte sind so viel unsicherer als die der Tiere. An ihre Stelle sind andere ihn bestimmende Konstanten getreten. Die Aussagen der Forscher werden undeutlich. Allerdings sind sie sich darin einig, Menschen ermitteln ihren Eigennutz sowohl biologisch als auch kulturell. Wie sehr wir Menschen noch an der biologischen Evolution Anteil haben, ist nur zu bekannt. Der Eigennutz auf Kosten anderer, aber auch die enge Begrenzung des gemeinschaftlichen Eigennutzes, das ist unsere tägliche Erfahrung. Die Ablehnung des Fremden, die Bevorzugung des uns Verwandten und Vertrauten macht unsere Gesellschaft gegenwärtig schwer zu schaffen. Die Neigung zur Fremdenfeindlichkeit gehört sicher zu dem, was wir Menschen aus den Milliarden Jahren der natürlichen Selektion mitgebracht haben. Unser genetisches Erbe verfolgt uns, heißt es besorgt im jüngsten Bericht des Club of Rome. Aber Menschen haben weit über dieses Erbe hinausreichende Möglichkeiten. Diese neuen Möglichkeiten sind kulturell vermittelt, werden als Traditionen weitergegeben und beruhen auf der Fähigkeit, Zusammenhänge zu erkennen und Voraussicht zu üben. Sie bedienen sich der Sprache, des Lernens, des Gedächtnisses. Diese kulturelle Entwicklung befähigt den Menschen, die Grenzen des biologischen Eigennutzes weit zu überschreiten. Er kann, wenn er will, Nachteile und Vorteile seines Handelns abwägen. Er kann auf kurzfristigen Nutzen zugunsten des langfristigen Nutzens verzichten. Um nur ein Beispiel zu nennen, das ganze System des Sparens, der Versicherung, einer intensiven Berufsausbildung beruht auf dieser Fähigkeit. Die Forscher denken sich das Wirken dieser kulturellen Entwicklung ähnlich dem der Gene. Sie stellen sich Informationseinheiten vor, in denen sich die kulturellen Fähigkeiten speichern und durch die sie weitergegeben werden. Die Namen dieser Informationseinheiten werden dem Begriff Gene nachgebildet und Idene von Ideen oder Meme vom lateinischen Wort für Erinnerung genannt. Die Vorstellung ist, dass die Ideen oder Meme durch die Sinne aufgenommen werden und im Gehirn kopiert und aufbewahrt werden. Allerdings nicht so automatisch, wie Gene sich reproduzieren, sondern in einem schöpferischen Vorgang, der Veränderungen zulässt. Man merkt sofort, dass hier eine Hilfskonstruktion errichtet wird. Sie soll einen Vorgang beschreiben, der sich in den Kategorien der Biologie nicht erfassen lässt, aber als genauso prägend angesehen wird wie das Wirken der Gene. Ob man nun die soziale Evolution des Menschengeschlechtes wirklich in solchen kulturellen Partikeln angelegt finden will, das mag offen bleiben. Viertes Kapitel: Der aufgeklärte Eigennutz. Menschen, so haben wir gesehen, werden von ungleichen, ja widersprüchlichen Kräften der Selbsterhaltung bewegt. Ihr kurzsichtiger und nahsichtiger Eigennutz ist inzwischen so erfolgreich geworden, dass er sein eigenes Überleben gefährdet. Er muss darum Umsicht und Voraussicht erwerben. In dem schon zitierten Bericht des Club of Rome heißt es: Erst wenn die Bewohner der Erde erkennen, dass sie von den gleichen unmittelbaren Gefahren bedroht werden, kann jene Zusammenarbeit entstehen, die für das Überleben der Menschheit notwendig ist. Das muss der Eigennutz heute erkennen. Er muss sich erweitern, sodass er die ganze Menschheit einschließt, und er muss sich verlängern, sodass er die nach uns lebenden Menschen einbezieht. Kann er das? Können wir Menschen unseren Eigennutz so aufklären, dass er unsere Existenz nicht bedroht, sondern zu einer Kraft des Überlebens wird? Ein aufgeklärter Eigennutz kann Folgendes einsehen: Es gibt immer mehr Interessen und es gibt immer mehr Gefahren, die alle Menschen gemeinsam haben. Not ist hierarchisch, Smog ist demokratisch, sagt Ulrich Beck. Wen nach einem Reaktorunfall die Nuklearwolken erreichen, das entscheidet der Wind. Gegen grenzüberschreitende Umweltzerstörungen kann sich kein Staat wehren. Kriege machen keinen Unterschied mehr zwischen Kämpfenden und Nichtkämpfenden und werden immer zerstörerischer. Wenn die brennenden Ölquellen in Kuwait den Monsunregen abgelenkt hätten, was Fachleute befürchtet haben, so wären weite Teile Asiens in eine andauernde Hungersnot geraten, mit erheblichen politischen Rückwirkungen auf uns. Was in einem entfernten Teil der Erde geschieht, betrifft immer häufiger auch uns. Das heißt, es wird in elementaren Lebensbereichen immer weniger möglich, sich auf Kosten der anderen dauerhafte Vorteile zu verschaffen. Noch anders gesagt, der Anteil des Eigennutzes, den wir nur mit anderen zusammen haben können, wird ständig größer. Und diese anderen sind nicht mehr nur Einzelne oder wie früher ein Stamm oder eine Nation. Diese anderen sind inzwischen die Menschheit. Das Bild vom Raumschiff Erde zeigt uns unsere engen Grenzen und unsere Zusammengehörigkeit. Es kann uns nicht mehr gleichgültig sein, wenn, wie Goethe gesagt hat, fern in der Türkei die Völker aufeinanderschlagen. Die Auswirkungen treffen auch uns. Wenn die Staaten der ehemaligen Sowjetunion im Chaos versinken und damit die riesigen Vorräte an Atomwaffen und die maroden Reaktoren außer Kontrolle geraten, sind wir alle bedroht. Aus Eigennutz haben wir keine andere Wahl, als mit viel Geld dort für erträgliche soziale Verhältnisse zu sorgen. Den afrikanischen Kontinent kann der kurzfristige Eigennutz sich selbst überlassen, der langfristige nicht. Wenn sich dort die Wüsten ausbreiten, wird unser Klima verändert. Wenn dort Hungermärsche beginnen, werden unsere Küsten ihr Ziel sein. Auch Armut zerstört die Umwelt. Solange die Hälfte der Menschheit in äußerster Bedürftigkeit lebt, lässt sich die natürliche Umwelt nicht erhalten, selbst wenn die Industrieländer ökologisch verantwortlich leben, wovon sie noch weit entfernt sind. Überhaupt, Wohlstandsinseln inmitten eines Meeres von Elend, das wird es nur noch kurze Zeit geben. Sie sind nur möglich, solange ihr Wohlstand den Notleidenden unbekannt bleibt und für sie unerreichbar ist. Aber das ist nicht mehr so. In dieser vernetzten Welt wissen alle von allen inzwischen zu viel, als dass große Teile der Weltbevölkerung sich in ihren Untergang fügen werden. Eine Festung Europa etwa würde durch äußere Bedrohungen und innere Spannungen so belastet werden, dass soziale Stabilität nicht mehr zu erreichen sein wird. Aber die Bewohner der Industrieländer spüren auch an sich selbst, wie die Gewinne ihrer Industriekultur aufgezehrt werden. Berufsarbeit, wie wir sie kennen, gibt es längst nicht mehr für alle und sie wird noch knapper werden. Auch der Wohlstand wird zweideutig. Wir sind ja nicht nur Autofahrer, Käufer von Konsumgütern, Urlaubsreisende. Wir sind auch Atmer und Esser und Schläfer. Wir brauchen also gesunde Luft, sauberes Wasser, ruhigen Schlaf. Alles zusammen werden wir nicht mehr lange haben können. Viele haben es schon jetzt nicht mehr. Unser Eigennutz gerät immer stärker in Widerspruch zu sich selbst und wird wählen müssen. Und da wir in unserem Eigennutz hin und her gerissen sind, braucht er Aufklärung darüber, was uns zur Erhaltung des Lebens und zur Freude am Leben am meisten nützt. Fünftes Kapitel: Der verführbare Eigennutz. Der bisherige Befund heißt, unsere Natur hindert uns Menschen nicht, den Eigennutz so aufzuklären, dass er überlebensfähig wird. Aber die Hürden davor sind hoch. Können wir wirklich ein Menschheitsgefühl entwickeln, das die bald 6 Milliarden Bewohner aller Kontinente einschließt? Noch läuft es doch anders. Solange Umweltschäden in der unmittelbaren Nähe zu bekämpfen sind, beteiligen sich viele daran. Niemand zum Beispiel will eine Mülldeponie vor seiner Haustür haben. Sobald die räumliche oder zeitliche Entfernung wächst, wird die Bereitschaft, sich Mühe zu machen, merklich geringer. Was weit weg ist, geografisch oder biografisch, das wird als Eigennutz kaum mehr wahrgenommen oder es tritt doch hinter die näherliegenden Sorgen und Wünsche zurück. Die eigene Arbeitslosigkeit, der so sehnlich erwartete Urlaub auf Mallorca, das ist nahe und real. Die gefährliche Ungerechtigkeit der Weltwirtschaft, die Klimakatastrophe und der Hautkrebs, den sie verursachen wird, das ist weit weg und ungewiss. Weiter. Muss ich nicht befürchten, dass ich zwar die Natur schone und den Wohlstand teile, aber andere tun das genaue Gegenteil? Sie leben auf Kosten der Natur und der Mitmenschen, sie fahren benzinfressende Autos, sie lassen Tanker unter Billigflaggen fahren, sie schütten Atommüll ins Meer, liefern Giftgasfabriken nach Libyen oder in den Irak. Wird sich, wer das Wohl der Menschheit bedenkt, nicht in der Situation jener Krähe wiederfinden, die sich gemeinschaftstreu verhält, das Nestmaterial von draußen holt und derweil von den anderen ausgenutzt wird? Unser Eigennutz drängt uns zuerst einmal, das zu behalten, was wir haben. Die Ökonomin Hazel Henderson glaubt, zu einschneidenden Veränderungen könnten Menschen einzig und allein gebracht werden mit durchsichtigen und greifbaren Tatbeständen, die sie leicht verstehen, sich bildlich vorstellen und auf ihr eigenes Leben beziehen können. Man muss das nicht für unüberwindlich halten und kann doch anerkennen, wie leicht sich der Eigennutz verführen lässt, nur das Nächstliegende zu sehen und wie mühsam es wird und wie viel Zeit es braucht, ihn auf die Menschheit auszurichten. Diese Schwierigkeiten wachsen noch einmal, wenn man den Eigennutz und das Weiterleben der Menschheit zusammenbringen will, wenn sich mein Nutzen auf ferne Generationen beziehen soll, an denen ich nicht mehr beteiligt bin. Ist das nicht doch reine Ethik? Ist es nicht eine ausschließlich moralische Forderung, dass wir den nach uns Lebenden eine bewohnbare Welt hinterlassen müssen? Als Willy Brandt 1980 den ersten Bericht der Nord-Süd-Kommission vorstellte, schrieb er in seinem Vorwort: Unser Bericht gründet sich auf das wohl einfachste gemeinsame Interesse, dass die Menschheit überleben will. Ich bin unsicher, ob es dieses einfachste gemeinsame Interesse gibt. Die Menschheit besteht aus lauter einzelnen Menschen. Deren Eigeninteresse muss keineswegs notwendig die Erhaltung des Menschengeschlechtes sein, so wenig, wie sich die einzelnen Gene für die Erhaltung der Art einsetzen, sich vielmehr, wenn ihnen das Vorteil verspricht, auf Kosten ihrer Artgenossen durchsetzen. Was hat die Nachwelt für mich getan? Hat ein Kritiker der Verantwortungsethik gefragt. Und Max Frisch beginnt in seinen Tagebüchern den ersten Fragebogen mit der Frage: Sind Sie sicher, dass Sie die Erhaltung des Menschengeschlechts, wenn Sie und alle Ihre Bekannten nicht mehr sind, wirklich interessiert? Er fragt nach dem Interesse, nicht nach der Verantwortung. Gewiss, nur wenige unter uns werden sagen, nach uns die Sintflut. Aber ein genuines Interesse des Eigennutzes am Fortbestehen des Menschengeschlechts vermag ich nicht zu erkennen. Über die Generation der Kinder und, schon schwächer, der Enkel reicht unser Vorstellungsvermögen und reicht unsere Beteiligung nicht hinaus. Aber das ist auch nicht nötig. Wenn unsere Generation ihren Eigennutz so weit aufklärt, dass die Erde für unsere Kinder und Enkel bewohnbar bleibt, haben wir damit für das Weiterbestehen der Menschheit getan, was uns möglich ist. Sechstes Kapitel: Der unentschiedene Eigennutz. Lob des Eigennutzes, so hieß der Titel. Ein uneingeschränktes Lob des Eigennutzes will aber nicht gelingen. Er ist seiner biologischen Herkunft nach nicht eingerichtet auf Überlebensfragen, wie sie sich unserer Generation stellen. Heumar von Dittfurt erzählt das Beispiel der Cholera-Bakterien, die einen Organismus befallen, ihn mehr und mehr in Besitz nehmen und nicht berücksichtigen können, dass sie mit der vollständigen Durchsetzung ihres Lebensantriebs sich selbst das Leben nehmen. Sie siegen sich zu Tode, indem sie ihren Wirt töten und damit ihre Lebensgrundlage verlieren. An diesen evolutionären Zwang ist der Eigennutz des Menschen nicht gekettet. Gerade die Biologen betonen, dass wir Menschen von unserem biologischen Erbe geprägt, aber ihm nicht ausgeliefert sind. Wir können unseren Nutzen überlebensfähig bestimmen und damit dem Prinzip Verantwortung einen starken Bundesgenossen an die Seite stellen, wenngleich das erhebliche Mühen erfordert. Ob sich genug Menschen dieser Anstrengung aussetzen werden, das ist noch nicht entschieden. Sie hörten Lob des Eigennutzes von Manfred Linz, Am kommenden Sonntag zur gleichen Zeit senden wir auf Radio Bremen 2 zwischen Koran und Kicker. Eine Woche im Leben des Ömer K. von Thorsten Weiler.